Und das fünfte Mal, bezeugt sie, der Zorn Allahs komme über sie, wenn er zu denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sagen.